Anlässlich des 85. Gründungstages der heroischen-koreanischen Volksarmee besuchten die führenden Kader der Partei und des Staates am 25. April den Sonnenpalast Gumsusan. Unter ihnen waren Kim Yong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVJK, Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten und Regierungschef der DVJK, und Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK. Zugegen waren dabei auch der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitglieder des zentralen Leitungsorgans der Partei der Arbeit Koreas in der Stadt Pyongyang, die Mitarbeiter der Partei, bewaffneten Organe, Ministerien und zentralen Institutionen. An beiden Seiten der Statuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il standen die Parteifahnen und Staatsflaggen. Angetreten war die Ehrenformation der Land-, See-, Luft- und Luftabwehrstreitkräften der koreanischen Volksarmee sowie der Roten Arbeiter- und Bauernwehr. An den Statuen wurden ein Blumenkorb im Namen des obersten Führers der Partei, des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und obersten Befehlshabers der koreanischen Volksarmee und auch die Blumenkörbe im gemeinsamen Namen des Setka der Partei der Arbeit Koreas, der Zentralen Militärkommission der Partei der Arbeit Koreas und des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK sowie im gemeinsamen Namen des Präsidiums der obersten Volksversammlung und des Ministerkabinetts der DVJK niedergelegt. Am gleichen Tag erwiesen auch die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il mit dem Antlitz zu ihren Lebzeiten im Sonnenpalast Gumsusan ihre Hochachtung.